Zitat: Die Geistlichkeit war ihnen, den Jesuiten, missgünstig. Einige Orden hassten die Gesellschaft mit unversöhnlichem Eifer. Die Behörden wollten nichts mit ihm zu tun haben. Nicht wenige Staatsmänner waren den Jesuiten abgeneigt. Die Missgunst der Geistlichkeit, der Widerwille der Behörden, die Abneigung vieler Staatsmänner waren nichts weniger als ohne Grund. Dem Klerus konnte die gewaltige Anziehungskraft, welche die Sozietät von ihrem ersten Beginne an auf Kosten der übrigen Geistlichkeit geübt und das entschiedene Übergewicht, dessen sich dieselbe im Beichtstuhle wie im Lehramte bemächtigt hatte, nicht gleichgültig sein. Die Kirchenfürsten konnten auf eine geistliche Körperschaft nicht gut zu sprechen sein, die nicht selten der ausgesprochenen Missbilligung, dem offensten Verbote zum Trotz anstößige Lehrsätze aufrecht hielt, bedenkliche Lehrbücher, sobald sie nur einen aus ihrer Mitte zum Verfasser hatten, in ihren Schulen zu gebrauchen fortfuhr und dem Befehle der außerhalb des Ordens stehenden geistlichen Oberen zwar nicht offen, aber desto ausgiebigeren, stillschweigenden Ungehorsam entgegensetzte. Die Nichtbeachtung der Regierungsbefehle, welche zeitgemäße Änderungen in der bisherigen Lehrart im Schulplan in der Verwendung des Personalstandes der Gesellschaft Jesu bezweckten, war eine altbekannte Sache. Der Orden hielt sich eximiert von der ordentlichen Gewalt der Diözesanbischöfe. Er glaubte, in Studien und Erziehungswesen seine Sache besser zu verstehen als die Organe der Regierung. Er folgte darum weder der einen noch den anderen oder gab sich nur den Schein, die erhaltenen Befehle zu vollziehen, und lenkte alsbald in die alten Bahnen wieder ein. Zitat Ende. In seiner Lehrtätigkeit hatte nämlich der Orden in den meisten Staaten vollständig abgewirtschaftet. Seine Lehrarten und Lehrpläne entsprachen nicht mehr den einfachsten Ansprüchen der gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse und des sich stark regenden geistigen Lebens. Es lässt sich eben der Geist auf die Dauer nicht in Fessel schlagen. Die katholische Lehrerschaft nahm an vielen Orten scharf Stellung gegen den Orden. Sie war auch erbittert über seine hochmütige Art, die im schroffsten Gegensatz zu seiner Unfähigkeit in der Lehrtätigkeit stand. So hatten zum Beispiel schon lange Zeit Ingolstädter Professoren an den Geistlichen Rat nach München berichtet, Zitat: Bald wird über offenbare Verleumdung geklagt, welche die Jesuiten gegen die Universität zu üben belieben, sowie über ihre Begierde, alles an sich zu reißen. Bald weisen die Professoren auf die Gefahr hin, dass es die Väter in Ingolstadt wie in Dillingen treiben, dass Rektor und Professoren nur noch als Büttel und Schergen der Jesuiten figurieren sollen. Bald wird ihnen vorgeworfen, dass sie unrechtmäßig die Ehre Gottes im Munde führen und Skandalum, Skandalum bis nach Rom rufen, auch wenn die Universität lediglich im Sinne der Notwehr handelt. Wenn die neuen Prätensionen, sagt die Universität in einer Vorstellung vom 11. Juli 1572, zurückgeschlagen werden, kommen sie jedes Jahr und jeden Monat wieder, bis sie den Herzog, das ganze Schulregiment abgefragt haben. Denn sie stellen sich überhaupt auf gleichen Fuß mit dem Landesherrn, wie wenn dieser nur ein Kontrahent in einem Vertrage wäre, und die Hofräte, richtiger wohl geistlichen Räte, haben ihre freie Verfügung bereits eingebüßt, da die Jesuiten zuerst immer in Rom anfragen. Ja, durch die Langmut der Patrone des Ordens sind den Jesuiten bereits derart die Hörner gewachsen, dass sie von sich aus beliebte Resolutionen erlassen. Früher hatten die Universitäten gebeten, man möge den Jesuiten ein für allemal unübersteigbare Schranken setzen. Jetzt erkennt man, dass auch das nicht helfen würde, denn das Ungeziefer drängt dennoch durch. Wer gegen sie, die Jesuiten, redete, wurde verketzert. Verdacht der Ketzerei war aber eine gefährliche Sache. Nachdem verschiedene, sehr angesehene Männer vom Hofe aus diesem Grunde verjagt worden waren, schwiegen die anderen. Für eine große Klasse der Bevölkerung gab es noch andere Rücksichten, um von den alles belauschenden Jesuiten nur respektvoll zu sprechen. War es doch sogar in Ingolstadt, wie der Vizekanzler der Universität im Vertrauen sagte, damals schon gefährlicher, über den Pförtner der Jesuiten als über den Regenten selbst zu reden. Zitat Ende. Als Gegner der Jesuiten waren überdies auch immer schärfer ihre bisherigen Protektoren, die Fürsten, aufgetreten. Die Spannung zwischen Jesuitentum und Fürstentum war derart angewachsen, dass eine Lösung eintreten musste. Die Fürsten hatten doch allmählich das Wesen des Ordens voll erkannt. Kurfürst Maximilian III. Von Bayern, aus dem einst so sehr für die Jesuiten begeisterten Hauses Wittelsbach, enthüllte dem Provinzialoberen der oberdeutschen Provinz in nackten Worten das Wesen des Jesuitenordens in einem Umfang, dass seine Worte nie vergessen werden sollten. Er schrieb, Zitat, »Also ist ein Jesuit nach seiner wahren Definition ein Mensch, der vor dem Altar feierlich schwört, keinem anderen Obern in der Welt zu gehorsamen. Er befinde sich, wo immer er wolle und in einem Amte, wie es immer Namen haben mag, in zeitlichen sowohl als geistlichen Dingen außer einem Manne in Rom, den man Praepositum Generalem Societas Jesu nennt. Hieraus fließt unmittelbar, dass die Jesuiten keiner anderen, weder geistlichen noch weltlichen Obrigkeit weiter unterworfen seien, als ihr General will und befiehlt. Schafft er ihnen, dass sie wieder einen Fürsten auflehnen, ihm Verdruss und Unwillen machen, seine Untertanen wieder ihn aufhetzen und tausend Kabalen und Intrigen auf allen Seiten anspinnen sollen, so tun sie es nach ihren äußersten Kräften, denn sie haben es vor dem Altar zu tun geschworen, und sie würden sonst aufhören, Jesuiten zu sein. Findet aber der General für gut und seinem Interesse verträglich, dass sie den Fürsten alle Untertänigkeit bezeigen sollen, so ist niemand submisser als die Jesuiten. Auf diese Weise steht es in den Händen des Generals und es hängt von seiner Gnade ab, ob und wie lang ein Fürst Ruhe, Frieden, Sicherheit in seinen eigenen Landen haben, weil er, der Ordensgeneral, ein absoluter Monarch derjenigen ist, die sich durch ihre Ämter und Verrichtungen in den Stand gesetzt haben, allenthalben Hof und Staat und Land zu regieren. Und in diesem Verstande hatte der heutige General Pater Ricci ganz recht gesagt, da er zu einem gewissen römischen Prinzen gemeldet haben soll, »Sehen Sie, mein Prinz, von diesem kleinen Kabinett aus regiere ich die ganze Welt.« Dies alleinige Bekenntnis des Paters Provinzialen der oberdeutschen Provinz, dieser also muss den Ausspruch eines Generals weitergegeben haben, würde mehr als ausreichend sein, diejenigen Souveränen vollkommen zu rechtfertigen, welche die Jesuiten aus ihren Staaten vertrieben haben, und alle anderen, wenn sie sich nicht anders selbst freiwillig blenden wollen, zu vermögen, dass sie sich gemeinschaftlich bemühten, dass die Jesuiten aufhörten, solche Jesuiten zu sein, wie sie es in dieser absoluten und fürchterlichen Dependenz von einem fremden und meistenteils italienischen Manne sein müssen. Zitat Ende.